1911. Heraus mit dem Frauenwahlrecht. Es ist die bürgerliche Frauenbewegung, die sich zuerst vehement für das Frauenwahlrecht einsetzt. Erst nachdem das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht eingeführt wird, führt auch die sozialdemokratische Frauenbewegung aktiv den Kampf um das Frauenstimmrecht.